Deutschlandfunk. Das Feature. Da darf man schon mal nervös werden. Wir sitzen mit einem ehemaligen Bankräuber, zwei polnisch-jüdisch-brasilianischen Schwestern, die eine hat schon die 90 überschritten, an der Grenze zu Weißrussland fest. 7 Stunden Wartezeit, keine Toilette weit und breit, -8 Grad Außentemperatur. Unser Visum lautet auf Familienbesuch, dabei kennen wir Liliana Bienenstock und ihre Schwester erst seit wenigen Stunden. Dann endlich dürfen wir die Grenze überqueren, auf dem Weg nach Pinsk. Dorthin, wo die Geschichte von Liliana Bienenstock einst begann. Der Familienausflug oder kalte Tage in Pinsk. Die wahre Geschichte der Lila Bienenstock. Ein Feature von Christoph Goldmann und Leif Karpel. Der Flug Air France 12460 ist in Warschau gelandet. Liliana Bienenstock und ihre Schwester kommen von den Haute Couture-Schauen aus Paris. Dorthin fahren sie jedes Jahr. Doch dazu später mehr. Unser Auftraggeber ist Alfredo Sirkis und den kennen wir erst seit 10 Minuten. Ein zermalmender Handschlag, ein Tudo Bem, alles klar, und bitte sofort Kamera und Ton fertig machen. Eine außergewöhnlich gut dokumentierte Ankunft. Findest du nicht auch, Mutti? Sie ist darum besorgt, dass ihr Haar nicht gut sitzt. Liliana Bienenstock, für Familienangehörige Lila, ist eine ausnehmend schöne Frau. Die 92-Jährige hat dichtes blondes Haar, funkelnde blaue Augen, ein einnehmendes Gesicht. Und die auch für sie etwas chaotische Situation mit dem Filmteam wischt sie mit einem strahlenden Lächeln weg. Nur die Vorstellung des Kameramanns irritiert sie dann doch ein wenig. To introduce myself, so live. So live. From Germany. Er ist aus Deutschland. Das ist das Filmteam. Aus Deutschland? Das erkläre ich dir später. Für lange Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Von polnischen Grenzbeamten eskortiert verlassen wir das Flughafengebäude. Alfredo hat die Sache sichtlich kalt gelassen. Der brasilianische Grünen-Politiker hat nicht einmal seinen Diplomatenpass gezückt. Er will diese Reise mit seiner Mutter machen, koste es, was es wolle. Dafür lässt er sogar die zeitgleich in Warschau stattfindende Weltklimakonferenz für einige Tage links liegen. Dort hatte er als Leiter der Delegation Brasiliens eine wichtige Rolle zu spielen. Alfredo Sirkis ist ein Riese mit Schaufelhänden, braun gebrannt, dichtes blondes Haar. Er hat etwas von einem in die Jahre gekommenen Surfer, ein reservierter Mann, ein Sohn, der seine Mutter verehrt. Das spürt man bei jeder noch so kleinen Geste. Was hat diesen Mann angetrieben, seine über 90-jährige Mutter davon zu überzeugen, noch einmal den Anfängen ihres Lebens nachzuspüren? Ist es Bewunderung? Ein autobiografisches Muss zur Erklärung der eigenen Vita? Die Idee zu dieser Reise geht auf Alfredo Sirkis Buch »Der polnische Korridor« zurück. Es erzählt die Geschichte seiner Eltern in den Wirren des Zweiten Weltkrieges als Fiktion. »Der polnische Korridor« bezeichnet im brasilianischen Portugiesisch aber auch das Spießrutenlaufen eines Gefangenen zwischen zwei Polizeispalieren, die auf den Gefangenen einschlagen. Eine Erfahrung, der sich Alfredo Sirkis während der brasilianischen Militärdiktatur selbst durch Flucht entzog. Geboren 1950, ein Guerillero, der sich weltweit einen Namen durch Banküberfälle und 1970 durch die Entführung des deutschen Botschafters machte. Bis zu seiner Rückkehr aus dem politischen Exil arbeitete er als Schriftsteller und Journalist. Für die Lebenserinnerungen seiner Mutter schrieb er das Vorwort. Es war nicht leicht, meine Mutter, Lila Bienenstock, die heute den brasilianischen Namen Liliana Sirkis trägt, davon zu überzeugen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Aber der Zeitpunkt war günstig. Sie hatte gerade ihr berühmtes Haute-Couture-Atelier in Rio de Janeiro geschlossen. Es war nie ihr Traum, Schneiderin für die reichen Leute zu werden. Es ist einfach so geschehen, nachdem sie das Nachkriegspolen über Schweden verlassen hat und dann 1947 nach Rio de Janeiro emigrierte. In ihrem langen Exil in Sibirien hatte sie immer davon geträumt, einmal Ärztin zu werden. Warschau, Rio de Janeiro, Sibirien. Erstmal verstehen wir rein gar nichts. Es ist keine Woche her, dass uns ein befreundeter Filmproduzent aus Rio de Janeiro angerufen und uns mit Bitten überhäuft hatte. Wir sollen ein Fahrzeug, Filmausrüstung und Visa für eine Reise nach Pinsk in Weißrussland organisieren. Für einen fingierten Familienbesuch mit einem sehr bekannten brasilianischen Politiker und dessen Mutter. In der Kürze der Zeit ein Journalistenvisum zu organisieren, das war uns klar, ist illusorisch. Die weißrussische Bürokratie taktet noch im Rhythmus der Vorwendezeit. Aber wie sollten wir erklären, dass wir zur Familie Sirkis gehören? Purer Zufall. Mein Kollege, frisch gebackener Vater, lernte im Café einer Berliner Geburtsstation eine Weißrussin kennen, die Verbindungen hat. Der Weg nach Pinsk führt über Warschau. Umringt von polnischem Flughafensicherheitspersonal steigen wir in unser Familienauto ein. Es dämmert schon und wir sollen noch auf dem jüdischen Friedhof drehen. Lila will an das Grab ihres Jugendhelden, Janusz Korczak. O monumento, ele mostra justamente o momento da deportação do Janusz Korczak. Das Monument zeigt genau die Situation, in der Janusz Korczak deportiert wird. Várias vezes a possibilidade de escapar, ele sempre se recusou. Ja, er hatte mehrmals die Möglichkeit zu fliehen. Escapar para não deixar as crianças do orfanato. Aber er hat sich dem immer widersetzt. Sein Platz war bei den Kindern im Waisenhaus. Mas ele de fato foi. Als er gemeinsam mit den Kindern nach Treblinka deportiert wird, bewahrt er die Ruhe. Die Jungs voran, die Mädchen mit der wehenden grünen Fahne des Waisenhauses. In Richtung Tod im Konzentrationslager. Ich erzähle das hier vor dem Monument, das wirklich unglaubliche Gefühle transportiert. Das Leiden und diese menschliche Stärke spürt man geradezu. Meine Mutter war immer eine große Bewunderin von Korczaks Arbeit und sie hat sich sehr um die Verbreitung seines Wirkens in Brasilien bemüht. Gefällt es dir, Mutter? Agora eu estou admiradora não só de últimos anos de Korczak. Ja, aber ich bewundere nicht nur die letzten Lebensjahre von Korczak. Er war der Erste, der den Waisenkindern ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen im Waisenhaus gewährte. Ein selbstverwaltetes Waisenhaus. Ich hatte einen Freund, der mit ihm arbeitete. Er hieß Alexander Levin. War er aus Pinsk? Er war der ältere Bruder von meinem Schulkameraden. Wann fahren wir dahin? Nach Pinsk soll es erst übermorgen gehen. Ob wir das Grab von Lilas Großvater finden, ist fraglich. Ebenso wie das Haus, in dem Lila nach dem Krieg für kurze Zeit in Warschau lebte. Gibt es hier eine Verwaltung? Vielleicht wissen die, wo mein Großvater liegt. Dein Großvater? Du denkst, er liegt hier? Ich denke schon. Ja, da gibt es eine Liste mit den Gräbern. Vielleicht finden wir es. Du meinst eine Liste der durch die Deutschen Ermordeten? Bienenstock. Nein, hier ist er nicht. Es ist schon dunkel, als wir den großen Hof des Waisenhauses betreten, das Janusz Korczak 1927 gründete. Seitdem ich lesen konnte, abonnierten meine Eltern eine Kinderzeitschrift für mich. Plomicek, die kleine Flamme. Aufwendig gestaltet vom Herausgeber Janusz Korczak, der auch das erste Radioprogramm für Kinder entwickelte. Ein ganz außerordentlicher Mensch. Dann traf ich Schura Lewin, seinen Assistenten in Pinsk. Und er faszinierte mich mit seinen Erzählungen über Korczaks an Wunder grenzende neue Erziehungsmethoden. Lila macht im Hof des Waisenhauses noch ein Erinnerungsfoto. Alfredo eilt die Stufen zur Aula hinauf, heute ein Museum. Wir sind dort nicht angemeldet, aber die Museumsleiterin hält Alfredo schon ein Foto hin, das Korczak zusammen mit seinem Assistenten Alexander Lewin zeigt. Herr Schru, wie ihn die Kinder nannten, hatte als einziger überlebt. Am Tag der Deportation war er zufällig nicht im Waisenhaus. Dann überlässt Alfredo seiner Mutter das Terrain. Jetzt könnt ihr sprechen, so viel ihr wollt. Jetzt gibt es hier keine Waisenkinder mehr? Doch, im Souterrain gibt es ein Kinderheim, das den Namen von Korczak trägt. Aber nicht jüdisch. Es gibt sehr wenige Juden in Polen und deshalb kaum Probleme mit Waisen. Die jüdische Gemeinde zählt heute noch 200 Mitglieder. Und wie viele waren es vor dem Krieg? Ein paar hunderttausend, so ungefähr 300.000, denn damals zählte die Bevölkerung von Warschau etwa 1 Million. Es waren hier die traditionellen Juden. Die Leute mit der traditionellen Kleidung. Es gab auch assimilierte Juden. Die waren so in etwa wie Korczak und seine Mitarbeiter. Sie haben sich nicht vom Judentum abgewandt, konnten aber kein Jiddisch oder Hebräisch. So wie mein Vater. Sie waren nicht religiös. Mein Vater ist nicht von der Religion weggegangen, konnte aber kein Jiddisch. Es ist toll, dass Sie hergekommen sind. Das hat uns sehr gefreut. Weil Pinsk ist nicht irgendeine Stadt. Es ist eine Stadt im Osten, wo viele Erzieher herkamen. Viele Leute aus der israelischen Politik kamen aus Pinsk. Golda Meir wohnte in Pinsk. Pinsk war schon eine jüdische Stadt. Wir fahren jetzt dorthin, weil mein Sohn hat darauf bestanden. Für mich wird das ein tragischer Moment. Dort ist meine ganze Familie umgekommen. Bei unseren Dreharbeiten haben wir noch gar nicht genau verstanden, worum es im Einzelnen in diesem Gespräch ging. Zu wenig wussten wir noch über die Geschichte der Juden in diesem Teil Europas. Aber auf einmal spüren wir eine große Distanz zu unserer Familie auf Zeit. Ist es Zufall oder eine Art geopsychische Planung von Alfredo? Der Sohn hat für das Abendessen eine Shopping-Mall ausgesucht, wie sie so auch in Brasilien stehen. Ein bisschen Heimatgefühl vielleicht für Lila, bei so viel ausgelöschter Vergangenheit? Es ist stockduster, als wir die beiden alten Damen in einer Wohnung von Freunden absetzen. Überall Familienfotos aus vergangenen Zeiten. Die Menora im Bücherschrank. Dann später im Hotel lesen wir im Internet vom Massaker der deutschen Wehrmacht an der Zivilbevölkerung von Pinsk. 30.000 Menschen erschossen, einer nach dem anderen. Die Reisepläne haben sich geändert. Alfredo Sirkis will schon heute nach Pinsk weiterfahren. Das Wetter soll schlecht werden, Schnee und Glatteis. Wir werden nervös, denn unser Visum ist bei den chaotischen Reisevorbereitungen erst auf den nächsten Tag ausgestellt. Wir sagen erstmal nichts und machen uns in Richtung weißrussischer Grenze auf den Weg. Alfredo döst, Lila liest und will später mehr über uns wissen. Nach 3 Stunden kündigen erste Schilder die Grenze an. Der Bankräuber, so haben wir Alfredo getauft, führt ein Telefonat nach dem anderen. Mit der brasilianischen Botschaft in Warschau, dann wieder mit der in Minsk. Was tun, falls es bei unserem Familienausflug Probleme geben sollte? Mit Botschaftern hat Alfredo einige Erfahrung. Am Abend des 11. Juni 1970 verfolgte ganz Brasilien das Spiel England gegen die Tschechoslowakei. Der Sieger würde der Achtelfinalgegner von Brasilien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko werden. Das war gegen 19 Uhr. Um 20 Uhr bestieg der deutsche Botschafter Ehrenfried von Holleben seinen Dienstwagen, begleitet von 3 Leibwächtern. Kurz darauf war ein Leibwächter tot, 2 weitere schwer verletzt und der deutsche Botschafter eingesperrt in einer Kiste auf einem Pickup. Dabei der damals 19-jährige Alfredo Sirkis, der einzige, der mit von Holleben in den nächsten Tagen reden sollte. Während der Entführung zeigte Alfredo Sirkis dem Botschafter auch das Bild eines politischen Gefangenen, der befreit werden sollte. Ist er Deutscher? Fragte der Botschafter. Sie haben gerade den Enkel eines polnischen Juden für einen reinrassigen Deutschen gehalten. So beschrieb Alfredo Sirkis später die Szene. Von Holleben kam nach 5 Tagen frei. Bei den Polizeiverhören erwähnte er weder die Gespräche mit Alfredo Sirkis noch die ihm zugesteckte Liste von Folteropfern der brasilianischen Militärdiktatur, die danach in Europa Verbreitung fand. Wusste von Holleben damals schon, dass aus Sirkis Familie 60 Mitglieder von Deutschen ermordet worden waren und nur 3 den Naziterror überlebt hatten? Von Holleben war durch die Entführung, wie er selbst sagte, zu einem bloßen Objekt geworden. Und das sei für ihn das Schrecklichste gewesen. Ganz so wie für die Familie von Alfredo Sirkis 60 Jahre zuvor. Schon seit Stunden warten wir an der Grenze. Funktioniert der Bankräuber unter Stress besonders gut? Das Ausfüllen unserer Einreiseformulare macht Alfredo sichtlich Spaß. Wie hieß doch gleich noch unser gemeinsamer Onkel? Uns interessiert eher, was passiert, wenn die Grenzbeamten merken, dass der deutsche Teil der Familie für heute noch gar kein gültiges Visum hat. Es ist 11 Uhr nachts, als die weißrussischen Grenzbeamten nach unseren Pässen fragen und verschwinden und erstaunlich schnell zurück sind. Etwas ist nicht in Ordnung. Wir sehen uns schon auf dem Rückweg nach Polen. Doch dann fehlt nur die Krankenversicherung. Im stickig heißen Minicontainer der staatlichen weißrussischen Krankenversicherung lassen selbst die Plastikblumen neben dem Porträt des Staatspräsidenten die Köpfe hängen. Alfredo zwinkert uns zu, geht mit seiner verdächtig ausgebeulten Brusttasche voran und holt dann nur ein Riesenbündel weißrussischer Billetti hervor. Mit einem Blick erst zur Wanduhr und dann zu uns verlässt er den Container mit einem Bis gleich, es ist schon spät. Um 3 Uhr Ortszeit checken wir dann endlich im Hotel Hermitage in Brest ein. Am nächsten Morgen sind wir auf dem Weg nach Pinsk. In den 20er und 30er Jahren war Pinsk eine polnische Stadt von 30.000 Einwohnern, davon 27.000 Juden. Die Wolken hängen tief, als wir uns den Anfängen von Lila Bienenstocks Geschichte nähern. Wir begleiten sie zurück zu den Jahren, als der Alltag noch einen Sinn ergab, vor die Zeit der Deportationen, der Massenumsiedlungen und des Exils. Als die Chancen praktisch gleich null standen, dort, wo man geboren war, auch zu leben. Ich hatte eine glückliche Kindheit in dieser kleinen Flussstadt. Klein in einer Art, die mich an das Heilige Land erinnert. Zu viel Geschichte für so wenig Geografie. Pinsk gleicht bei der Einfahrt einem gottverlassenen Nest. Heruntergekommen, wie verwüstet. Wir sind in einem Land, in dem Menschen verschwinden, das von einem Netz der sogenannten Sicherheitsdienste überzogen ist. Wir fahren langsam in die Stadt. Hier und da Wachsoldaten vor Gebäuden. Besonders Lilas kleine Schwester gibt ihr Bestes, um der Reise den Anschein einer ganz normalen Suche zu verleihen. Liliana, es würde mir sehr gefallen, wenn du dich an die Straße erinnerst, in der wir wohnten. Ich habe nur eine vage Vorstellung, aber selbst den Namen der Straße erinnere ich nicht. Dominikanska, Nummer 84. Es war in der Dominikanska, Nummer 84. Und es könnte fast diese Straße sein. Jetzt geht die Suche los. In der Nähe des Flusses steht noch eine Lenin-Statue mit Blick zur Straße des 1. Mai. Wir beginnen zu drehen. Ganz unauffällig mit Richtmikrofon und großem Windkorb. Den können wir auch gebrauchen. Es ist kalt in Pinsk. Und seit dem Morgen bläst eine steife Ostbrise. Raus aus dem Wagen. Und lasst uns versuchen zu vermeiden, immer als Gruppe aufzutreten. Das erregt nur Aufsehen. Hier gab es einen Club. Und hier liefen wir Schlittschuh, wenn der Fluss gefroren war. Und die Musik spielte Walzer. Und da in den Sommermonaten gingen wir in die Flussbadeanstalt an der Pina. Ich habe nie schwimmen gelernt, aber im Schlittschuhlaufen war ich gut. Mein Haus stand den Freunden immer offen. Und am Freitag kamen alle. Und nie waren genug Stühle da. Und die Gäste sangen alte, patriotische Hits aus der Kriegszeit. Und es gab zwei Brüder, Freunde vom Vater. Der Ältere war sehr groß. Und ich stieg immer auf den Tisch, damit wir auf Augenhöhe waren, und sagte, ich werde dich heiraten, du gefällst mir. Das war alles sehr amüsant. Der Vater von Lila, Alfred Bienenstock, kam 1920 mit der polnischen Armee nach Pinsk, verliebte sich in Lilas Mutter, blieb und eröffnete eine Zahnarztpraxis. Lila besuchte die polnische Schule, die ihr Vater mitbegründet hatte. Der Grund? In den staatlichen polnischen Schulen waren nur 5% jüdische Schüler zugelassen. Und auf die jüdische Schule, an der in Hebräisch unterrichtet wurde, wollte Dr. Bienenstock seine Tochter nicht schicken. Am Wochenende führten wir immer satirische Theaterstücke auf. Ironisch gegen die Lehrer, die Mitschüler. Und mein größter Verehrer nannte mich Liliana Baran von Bienenstock. Auf Polnisch ist Baran der Baron, die eine Sache. Aber Baran das Schaf, eine andere. Ich habe geweint an dem Tag und dachte mir, dieser Knabe verfolgt dich. Und als wir uns nach Kriegsende in Warschau wieder sahen, gestand er mir, ich war über beide Ohren in dich verliebt. Und ich erwiderte sein Verlangen damals nicht. Mit 13 bekam Lila ein Fahrrad geschenkt und am meisten faszinierte sie der Bahnhof, erzählt sie uns. Als Kind floh ich immer dorthin. Ich wollte mich in die Welt stürzen. Aber die ganze Polizei kannte mich und führte mich nach Hause ab. Und meine Mutter gab mir was auf den Po. Und ich heulte und heulte und machte mich am nächsten Tag wieder auf. Ja, am meisten fasziniert mich der Bahnhof. Von weit ankommen, ins Unendliche aufbrechen. Züge faszinierten mich, die Gleise, die sich im Unendlichen verloren. Ich hatte ja keine Ahnung, welche Reisen das Schicksal für mich bereithielt. Nicht mal in meinen wildesten Träumen. Bei unserer Suche haben wir gar nicht bemerkt, dass wir in unmittelbarer Nähe des Rathauses von Pinsk gelandet sind. Früher war hier eine rot-weiße Fahne. Jetzt ist sie aber rot-grün. Sie haben nicht mal das Wappen geändert. Sowjetische Hammer und Sichel. Bis 91 hatten wir rot-weiß. Und dann hat Lukaschenko die weiß-russischen Symbole zurückgeholt. Und die Fahne ist jetzt grün-rot und das Wappen ist jetzt ohne Hammer und Sichel, aber mit dem roten Stern. Und hier hängt sogar noch eines mit Hammer und Sichel. Aber ist das ein russisches Gebäude? Ja, dieses Gebäude ist aus den 60er Jahren. Sagen Sie mir bitte, was sich in diesem Gebäude befindet? Der Bürgermeister, das ausführende Komitee, wie man eben so sagt, Komitee. Ihr habt keine Bürgermeister, sondern Komitees. Wir haben Komitees. Wir haben einen Leiter der Komitees, Staatskomitees. Bei uns ist das russische System geblieben. Wir haben nur Komitees, Kontrollkomitees. Just in dem Moment, als Lila zum ersten Mal ihr vielleicht ehemaliges Wohnhaus am Fluss wiedererkannt hat, erscheinen drei Männer mit Lukaschenko-Schnäuzer und bedeuten uns unmissverständlich, Kamera und Mikrofon sofort abzuschalten. Lila begrüßt die Beamten auf Russisch und das drohende Gehabe weicht schnell interessiertem Zuhören. Alfredo grinst und überlässt seiner Mutter die Bühne. Einer der Männer, der stellvertretende Bürgermeister von Pinsk, zückt das Telefon. Und 10 Minuten später sitzen wir nicht bei einem Verhör, sondern die alte Dame gibt vor dem Komitat Kontrolli ein Fernsehinterview. Erkennen Sie Ihr Pinsk wieder? Nicht zu erkennen. Ich kann meinen Pinsk nicht erkennen. Ja, der Straßenverlauf hat sich nicht so verändert, aber alle Häuser sehen anders aus. Ich kann mein Haus nicht finden, in dem wir lebten. Und auch die Schulen nicht, die ich besucht habe. Die haben Sie nicht gefunden? Nein, die habe ich nicht gefunden. Ich möchte noch zum Bahnhof fahren. Mein Vater hat am Krieg teilgenommen und später war er in Katyn. Stalin hat gesagt, dass man dort alle gefangenen Polen töten soll. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden nach Sibirien deportiert. In Pinsk hörten wir, dass Hitler einen Pakt mit Stalin geschlossen hatte. Polen wurde zwischen Deutschland und Russland aufgeteilt. Russische Truppen zogen in Pinsk ein. Ich kam gerade aus der Schule, als meine Familie von den sowjetischen Soldaten aufgefordert wurde, sofort die Sachen zu packen und sich zum Bahnhof zu bewegen. Für eine kleine Reise. Anfänglich bestand meine Mutter darauf, die harte Reise nach Sibirien ohne uns Kinder anzutreten. Gott sei Dank besann sie sich eines Besseren und nahm uns mit. Zur gleichen Bahnstation, an der ich vor wenigen Monaten meinen Vater zum letzten Mal sehen sollte. Da, wo ich mich als kleines Mädchen so gerne rumtrieb. Ja, das Leben schlägt merkwürdige Wolken. Wer konnte damals schon ahnen, dass wir arme Opfer in Richtung Leben fuhren? Ja, ein hartes Leben, aber immerhin Leben. Während all jene, die uns so sehr beweinten, blieben, um zu sterben. Später dankten wir Gott für unsere Deportation und Mutters Entscheidung im letzten Moment, uns mitzunehmen. Viele jüdische Familien ließen ihre Kinder aus Sorge in Pinsk zurück. Nach dem Krieg wurde ihnen klar, dass sie ihre Kinder unwissentlich einem schrecklichen Tod durch die Nazis ausgeliefert hatten. Zur Verbannung auf unbestimmte Zeit verurteilt, fand sich Lila bei minus 45 Grad beim Mistschaufeln in einem kleinen Dorf in Sibirien wieder. Die gefrorene Erde, die durch die anhaltende Kälte abstrakte Landschaft, weit und weiß, die raue Freundschaft der Dorfbewohner. Lila absolvierte die Schule auf Russisch, arbeitete in einem Krankenhaus und meisterte regelmäßig sich wiederholende Verhöre und Einschüchterungsversuche durch den NKWD, den Vorläufer des KGB. Der Geheimdienst will Lila als Denunziantin für antisowjetische Umtriebe gewinnen. Wie wir uns mittlerweile gut vorstellen können, ohne Erfolg. Zur Entspannung und auch als Gedächtnisstütze für Lila schlägt Alfredo am nächsten Morgen zunächst einen Besuch im Regionalmuseum von Pinsk vor. Das Museum zeigt den Alltag der werktätigen Bevölkerung, die Rote Armee und die mutigen Partisanen, die gegen die Nazi-Raserei der verbrannten Erde kämpften. Nur das jüdische Leben, das es bis 1941 in Pinsk gab, findet hier nicht statt. Doch dann erscheint Alfredo mit einer schüchternen Museumsangestellten, die einen Stapel ramponierter Fotos in den Händen hält. Sie waren vor der Ankunft der neuen sowjetischen Bewohner, also noch vor 1939, entstanden. Feinbrom, Iaki, Morava, Nyusha. Peinbronn. Hier wohnt in Juscha. Ich habe noch ein Porträt von ihr. Das schönste Mädchen aus der Klasse. Eine klassische Schönheit. Wunderschön. Sie versteckte sich mit ihren Eltern im Keller. Und als sie mal draußen ein bisschen Luft schnappen wollte, haben sie sie festgenommen und ermordet. Hier will ich unbedingt hin. Hier lebte meine Freundin. Und da lebt auch meine Tante. Oh, das ist die Bernardinska. Als die Kommunisten kamen, mussten wir unsere Wohnung in der Dominikanska räumen. Wir zogen zu meiner Tante. Ein Haus mit einem Brunnen im Garten. Meine Tante war Zahnärztin. Sie hatte Gold. Und sie sagte mir, der Krieg beginnt. Nur damit du weißt, unten im Brunnen verstecken wir das ganze Zahngold. Das suchen wir gleich. Lila kommt gar nicht mehr aus dem Erzählen heraus. Da ist sie wieder. Diese gehörige Portion Selbstironie, eine melancholische Lebensfreude und das Hinweggehen über die eigene Lebenstragik. Also auf die Suche. Wir fahren und fahren, und doch, so hat es keinen Zweck. Dann, wie aus dem Nichts, erkennt Lila ein Gebäude im Bauhausstil. Bei eisigen Temperaturen suchen wir zu Fuß weiter. Lila ist guter Laune und fragt ein altes Mütterchen mit Kopftuch. Leben Sie hier in der Stadt? Ja, seit 1940. Wohnen Sie in diesem Haus? Ich wohnte in der Dominikanerstraße. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo das genau ist. Sie denken, das ist hier in der Nähe? Dieses Haus sieht so aus wie unseres. Solche Häuser gibt es viele hier. Auf der Rückseite unseres Hauses gab es einen Kinderarzt. In welcher Straße? Die Dominikanerstraße heißt jetzt Gorki-Straße. Ja, die Gorki-Straße ist gleich hier. Wenn Sie die Hausnummer wüssten, es gibt so viele Häuser hier. 48, vielleicht 84. Das hier ist ein sehr altes Haus. Es wurde gebaut, als hier noch Polen war. Was? Ich lebte in Polen. Ich spreche Polnisch. Mein Russisch ist nicht besonders gut. Ich habe schon so viel vergessen. Eine Frau am Fenster hat das Gespräch auf der Straße beobachtet und lädt Lila spontan zu sich nach Hause ein. Sprechen Sie Polnisch? Nein, aber ich verstehe Polnisch. Kommen Sie rein. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Ich möchte Sie was fragen. Sind die Hausnummern hier geändert worden? Etwas weiß ich von den Nachbarn. Das Haus wurde 1918 gebaut. Mein Vater war Zahnarzt. Ihn kannten alle. Aber diese alle gibt es nicht mehr. Es wurde hier 1968 renoviert. Da wurde die Treppe abgerissen und der Eingang zugemauert. Ich habe die Unterlagen. Wo haben Sie die Dokumente gefunden? Ich habe sie bekommen, als ich die Wohnung gekauft habe. Ich habe dabei diese Frau kennengelernt. Sie kennt die Geschichte der Häuser. Wie können wir sie finden? Ich glaube, sie arbeitet an der Uni, am Museum. Ich kenne jemand. Ich habe mit ihr gearbeitet. Ich schaue mal im Telefonbuch. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Als wir wieder auf der Straße sind, kommt uns erst eine Fahne und dann der Stadthistoriker entgegen. Sichtlich angetrunken stürzt er sich zuerst auf Jeanette und dann will er auch Lila abküssen. Aber Alfredo geht äußerst harsch dazwischen. Sind Sie hier geboren? Ja, in Pinsk. In welchem Jahr? Nicht im selben Jahr wie Sie. Ja, sehr viel später, ich weiß es. Welches Gymnasium haben Sie besucht? Ich habe kein Gymnasium besucht. Wissen Sie, wo das staatliche Gymnasium war? Ja. Aber welches Gymnasium? Das jüdische? Das gibt es nicht mehr. Alfredo will uns schon in Richtung Auto drängen, dann nimmt das Gespräch eine überraschende Wendung. Das ist Dominikanerstraße 68 und dort 66. Wenn, dann war es dieses zweistöckige Haus. Alles ist umgebaut worden. Der zweite Stock ist später gebaut worden. Dann ist es das nicht. Vielleicht ist es das Haus auf der anderen Seite. Dieses Haus vielleicht. Ich weiß ja, wo der Polizeileiter wohnte. Mein Vater hat dort gearbeitet, bei der Krankenkasse. Da steht geschrieben auf diesem Haus, das Jahr 1928. Das steht noch drauf. Ja, wie dieses. Ich glaube, es ist dieses Haus. Hier war dieser Hinterhof, wo der Polizeileiter wohnte. Aber es hat sich alles verändert. Ich glaube, es war dieses. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Alfredo bestärkt seine Mutter und ein bisschen auch sich selbst in dem Glauben, doch noch das Haus ihrer Kindheit wiedergefunden zu haben. Zum Abschied aus Pinsk fahren wir noch einmal an Lilas Lebensweiche zum Bahnhof von Pinsk. Und hier kamen die Leute aus der Stadt, um sich von uns zu verabschieden. Sie weinten, sie beklagten sich. Und dann im Zug waren diese Gerüstgestelle, die Strohballen als Schlafstätte und ein Loch zum Verrichten der Bedürfnisse. Ich muss immer an diese bielorussische Familie denken, deren Tochter Tuberkulose hatte und Blut spuckte. Der ging es sehr schlecht. Und so verlassen wir Pinsk. Großes Schweigen im Bus. Jeder hängt seinen Gedanken nach. Da will Lila plötzlich in den Wald. Nur mit ihrer Schwester und Alfredo. Tausende wurden in den Wäldern um Pinsk erschossen. Da, wo wir einst im Sommer Picknick machten. Als ich nach dem Krieg zurück nach Polen kam, fand ich nur Überlebende, die ich persönlich kannte. Eine von ihnen war Rachel, in meinem Alter. Wie durch ein Wunder wurde sie bei einer Massenerschießung nicht verletzt und fiel unter die anderen Toten in ein Massengrab, das die zu Erschießenden vorher selbst ausheben mussten. Als Bauern am nächsten Tag Erde auf die Ermordeten schaufeln sollten, entkam sie und schloss sich den Partisanen an. Keiner weiß warum, aber als wir am nächsten Morgen an die Grenze kommen, weist uns ein Grenzbeamter in eine andere Spur ein. Wir schweben an einer endlosen Autoschlange vorbei und schon sind wir wieder in Polen. Wie Lila 1945, nach 5 Jahren in Sibirien. Wir kamen in Breslau an, als Flüchtlinge aus dem Osten, die nach ihrer Deportation nicht mehr nach Polen in ihre Städte zurückkehren konnten, weil die von den Russen besetzt waren. Noch in Breslau hatten wir einen sehr tragischen Tag. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Ich schäme mich sehr dafür. In Breslau waren praktisch nur Alte übrig geblieben. Alte Deutsche. Die Jungen waren weg, geflohen. Und auf einmal riefen meine Kollegen, alles junge Leute, die meine Freunde waren und mit uns gekommen waren, komm mit uns, lasst uns stehlen. Auf in die Häuser dieser Deutschen, die uns alles genommen haben. Und jetzt nehmen wir ihnen ihre Sachen. Und schon verrückt, wie dich eine Masse so beeinflussen kann. Dass du etwas machst, was du mit einem kühlen Kopf nie tun würdest. Aber ich habe mitgemacht. Auf in die Häuser von ein paar Alten. Decken klauen und Hüte. Hüte, die wir nie benutzen würden. Eine Schande. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Lila erzählt uns diese Geschichte, als wir schon wieder in Warschau sind, in der Rua Stalowa. Hier kam Lila nach dem Krieg bei ihrem einstigen Bewunderer aus Schultheaterzeiten unter und organisierte ein neues Leben für die Überlebenden. Einmal kam ein sehr schönes Mädchen und sie sagte mir, während ich die Formulare ausfüllte, ich bin geflohen, als meine Eltern ins Ghetto mussten, auf ein Dorf, als Grundschullehrerin. So habe ich überlebt. Und jetzt kann ich keinem sagen, dass ich Jüdin bin. Denn sie haben mir so viele antisemitische Geschichten erzählt. Ich kann einfach nicht. Ich halte es in diesem Dorf nicht mehr aus. Der Antisemitismus in Polen war für Lila nichts Neues. Trotzdem, für Lila stand fest, sie wollte in Polen bleiben. Meine Mutter hatte einen alten Freund, unseren Nachbarn, der seine ganze Familie verloren hatte und der auch vom Tod meines Vaters wusste. Er wollte nach Australien gehen und wollte uns zur Emigration überreden. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Polen ist meine Heimat, Polnisch meine Sprache. Ich werde Kindermedizin studieren. Wenn ich emigriere, habe ich keine Chance auf ein Studium. Und ich lernte gerne. Er sagte nur, macht, was ihr wollt. Ich wandere aus. Und eine Woche später erfahren wir vom Pogrom in Kielce, wo sie viele polnische Juden ermordet haben, die aus Sibirien zurückgekommen waren. Das war der Auslöser, Polen zu verlassen. Unser Onkel, der schon in Brasilien lebte, schickte uns die Fahrkarten. Aber wir bekamen keine Visa. Zu dieser Zeit erteilte Getúlio Vargas keine Visa an Juden. Also sagte mein Onkel, ihr geht nach Schweden, bis ihr Visa bekommt. Im Frühjahr 1946 erreichten Lila, ihre Mutter und ihre Schwester Schweden. Weil Lila keinen Beruf gelernt hatte, verpflichtete man sie als Näherin in einer Uniformfabrik. Es dauerte fast ein Jahr, bis die drei Frauen mit $10 in der Tasche und als Katholiken in Rio de Janeiro an Land gehen konnten. Jahre später verliebte sich Lila in einen anderen polnischen Einwanderer, Eugenio Sirkis, einen Mechaniker, den Vater von Alfredo. Gut 60 Jahre kopierte und schneiderte Lila die Haute Couture aus Europa für Rios High Society, auch wenn Schneiderin nie ihr Traumberuf war. Der Familienausflug oder Kalte Tage in Pinsk. Die wahre Geschichte der Lila Bienenstock. Ein Feature von Christoph Goldmann und Leif Karpe. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Axel Wandke, Ilse Strambowski, Jochen Kolenda, Verena Planger, Susanne Petzold, Andreas Potulski. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf.